man deinen Preis in unser Hinikon am besten weiß. Auch außer dessen Grenzen sieg dein Verdienst recht auszulegen vor Öffnen. Zeigen dadurch dir, dass unser Dank zwar mit dem Munde nicht, doch desto mehr mit unseren Herzen spricht. Deines Lebens, Herr!